Hallo, wir sind die Gebrüder Brett. Und wir sind für euch Liquid Sunday. Und ab dafür Liquid Sunday. Liquid Sunday. Oder Brett und Liquid. Die Brüder Brett sind für euch Liquid Sunday. Brüder Brett. Guck dir den mal an. Der tanzt wie ein Behinderter. Brüder, Brett, Brett. Bahn, Junge! Vorkommen. dedicated to all the ravers in the nation. Thank you. ficken. Das ist es. Schön die alte Background. Übelst Koks-Happen, übelst Koks-Happen, übelst Koks-Happen, übelst Koks-Happen. Er hat den letzten genommen. Anders als die anderen. Mach was anderes! Thank you. ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten, ausrasten. Die Gebrüder Brett.